Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ja, hi, vielen Dank. Öffentliche Diskussionen zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan. Du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Ja, ich bin Martin. Martin. Ja. Herzlich willkommen, Martin. Ja, was ist unser Thema, worüber sprechen wir heute? Ich bin hier gerade auf dich zugelaufen, Ottenser Hauptstraße. Du stehst hier, das finde ich voll interessant. Du stehst direkt vor einem Werbemonitor und das ist mein Thema, Werbung im öffentlichen Raum. Und auch da ist lustigerweise gerade ein Sticker drauf von Hamburg Werbefrei. Das ist unser Volksbegehren. Wir setzen uns dafür ein, dass es nicht überall Werbemonitore gibt, die einen die Aufmerksamkeit erzwingen. Und dafür werden wir Unterschriften sammeln und mit direkter Demokratie versuchen, das zu verbessern. Mhm. Also, Versuche es, Hamburg werbefrei zu kriegen. Was genau ist das Ziel der Initiative? Ist wahrscheinlich nicht auf Anhieb alles weg, sondern genau. Was ist eure Zielsetzung? Gut, dass du fragst. Der Name Hamburg werbefrei, hi. Bitte? Klar, doch mal zuhören. Agora, öffentlicher Ort. Was das Thema ist. Wir reden über erst von der Initiative. Von welcher Initiative? Hamburg werbefrei. Hamburg werbefrei. Und wir reden über Werbung. Im öffentlichen Raum. Ja. Bist du Fan? Willst du einen Sticker? Ja. Wenn du Hamburg werbefrei Fan bist. Und Dankeschön. Ja. Wir sind gerade am Start. Insofern, du wolltest gerade erklären, was ist das Ziel der Initiative? Genau, also, worauf genau seid ihr aus? Wir möchten eine schönere Stadt, weniger Außenwerbung. Also unser Name Hamburg werbefrei ist jetzt ein bisschen weitgehend. Es geht nicht um Werbung im Fernsehen, im Internet, in Drucksachen, sondern nur in der Stadt, wenn man rumläuft, dass man mit Werbemonitoren permanent konfrontiert wird. Mhm. Und wir haben einen Gesetzentwurf, der wird die Bauordnung ändern und dann werden digitale Werbeanlagen und sehr große Werbesachen in der Öffentlichkeit nicht mehr zulässig. Und es gäbe nur noch kleinere Werbeanzeigen, von denen wäre die Hälfte für Kulturveranstaltungen reserviert. Also wir haben die Vision von einer schöneren Stadt mit weniger Kommerzdruck und interessanteren Dingen, die die Menschen wirklich betreffen und nicht mit Brands wie Google läuft da gerade. Außenwerbung wirkt, trifft jeden, damit werben die selber, die Werbeleute, die sind stolz darauf. Man kann sich dem nicht entziehen. Im Internet kann ich einen Werbeblocker anmachen, Fernsehen muss ich nicht gucken, aber ich muss mich durch den öffentlichen Raum bewegen. Und bin Scheuklappen werden. Das kann man haben so. Und es gibt auch sensible Menschen, die wirklich enorm davon gestört werden. Okay, das heißt, also das Ziel wäre wirklich, letztendlich große Werbeflächen und digitale Werbeflächen zu entfernen? Genau. Okay. Das heißt, nur kurz die technischen Details, also eine Änderung in der Bauverordnung würde auch heißen, dass die Dinge abgebaut werden, die es schon gibt, oder würde das nur heißen, dass keine neuen dazukommen? Oder? Genau, in unserem Gesetzentwurf steht, dass die mit einer Übergangsregelung abgebaut werden. Ah, okay. Okay, verstehe. Das hätte enorme Vorteile. Weißt du, wie viel Strom dieses Ding verbraucht? Ja, Außenwerbung insgesamt. Aber ich meine, ja. Tschüss. Ja, da kommen wir direkt zu den vor uns. Sozusagen. Ich meine, ich schätze mal, also. Rate mal, du verbrauchst so circa 1300, würde ich sagen. Was verbraucht das Ding? 3000? 15.000. 15.000, oh mein Gott. Zehnmal so viel wie du. Mhm. Ist auch aber ich meine, dass es hier steht, heißt das, dass es sich rechnet für die Unternehmen? Absolut, sonst würden sie es ja nicht machen. Eben, genau. Ne, das ist halt, das heißt, wir verbrauchen zwar extrem viel Strom, aber, also. Es ist in dem Sinne Stromverschwendung, wenn man findet, dass Werbung nervig ist, aber es ist nicht in dem Sinne Stromverschwendung, dass das Unternehmen sagt, wir verschwenden hier Strom, sondern für die ist das eine lohnende Investition. Das ist wahrscheinlich auch das ganze Problem, deswegen haben wir überall Werbung. Also natürlich. Werbung lohnt sich. Werbung für die funktioniert, Werbung genau. Bringt Menschen dazu, Dinge zu kaufen oder zu wollen, die sie sonst nicht wollen würden. Und ich brauche das neue Google Pixel Pro 9. Dann kann ich meinen 2 Jahre altes Google Pixel Pro 7 Jahr wegschmeißen und das führt zum Überkonsum, das führt dazu, dass Menschen mehr Geld ausgeben, als sie vielleicht möchten, sollten, das führt man sieht Körperideale da und irgendwelche Models in Bademode. Ich könnte ewig weiter erzählen. Okay. Ja, genau. Also die Nachteile sind auf jeden Fall klar. Die Vorteile sind auch klar, sozusagen. Genau, da komme ich wahrscheinlich zu meiner ersten Frage, sage ich mal. Ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht mehr genau, mindestens 2 ähnliche Initiativen mitbekommen, seitdem ich erwachsen oder seitdem ich Aufmerksamkeit auf solche Dinge gebe. Ja. Ich glaube, die haben beide nicht geklappt. Also meine Frage wäre, oder meine erste Frage ist, wie habt ihr ein, also die Hoffnung ist letztendlich, dass der Wille in der Bevölkerung so groß ist, dass man sie sozusagen durchsetzt gegen Marktinteressen, sage ich mal. Oder was ist da die Idee? Oder gibt es da vielleicht Mechanismen, wie man gegensteuert? Oder, ja, einfach ja. nur die Durchführbarkeit sozusagen. Ja. Was ist da? Also wir sind eine kleine Gruppe und hinter uns steht jetzt keine große Organisation. Wir sind die absoluten Underdogs, das ist so ein bisschen David gegen Goliath. Und es gibt in unserer Demokratie das Mittel der direkten Demokratie, dass Gruppen mal eine Volksinitiative gründen. Das haben wir getan 2022. Da haben wir schon 15.000 Unterschriften gesammelt und den ersten Schritt der direkten Demokratie genommen. Und in diesem Jahr ist unsere Aufgabe, wir müssen die Unterschriften von 5% der Wahlberechtigten in Hamburg sammeln. Das sind ca. 66.000 Menschen. Wenn das gelingt, kommt es zu einem Volksentscheid. Und wenn dann die Mehrheit für das Werberegulierungsgesetz stimmt, dann wird unser Gesetzentwurf implementiert und dann verschwinden die Werbemonitore aus der Stadt. Die Werbemonitore, du meintest gerade, es gibt auch Gründe dafür. Ja, für wen denn? Für große Konzerne. Es ist halt ungerecht. Wem gehört denn der öffentliche Raum? Den Menschen, die hier rumlaufen, oder den Konzernen, die nicht mal in Hamburg ansässig sind, sondern einfach globale Kapitalgesellschaften sind? Mhm. Ja, das ist ja interessant. Also ich muss sagen, persönlich bin ich dem Vorhaben sehr zugeneigt. Also ich persönlich, mich nervt. Ich meine, man gewöhnt sich dran, wenn man in der Großstadt aufwächst, so, aber ich finde es unangenehm, ständig zu Konsum stimuliert zu werden. Ein Ärgernis. Vor allem heutzutage ist mein persönliches Gefühl eher so, im Prinzip gehe ich davon aus, es gibt mittlerweile für so ziemlich jedes Problem ein Produkt. Das heißt, wenn ich in meinem Leben etwas wahrnehme, was ich verbesserungswürdig empfinde, dann mache ich mich auf die Suche und dann findet man meistens irgendwas. Das heißt, es fühlt sich für mich auch nicht notwendig an, dass ich durchgehend irgendwelche Produkte vorgeschlagen bekomme, weil wenn ich etwas brauche, dann suche ich danach und heutzutage im Internet finde ich dann meistens auch was. Es gibt ausreichend Produkte, da würde ich dir zustimmen, in unserem Wirtschaftssystem. Für mich wäre eine Verbesserung, dass der öffentliche Raum schöner wird, dass man mehr Zeit für seine eigenen Gedanken hat und nicht alle Sekundenbruchteile von irgendwelchen Botschaften beschallt wird. Das war ein akustisches Wort, aber man könnte sagen, die schreien einen an. Eine Werbereduktion würde mehr Ruhe und Frieden in den öffentlichen Raum bringen. Und dein Projekt heißt ja Agora. Das ist ja der öffentliche Raum, Marktplatz, was wir hier tun, miteinander sprechen. Das sollte mehr geschehen. Diese Dauerbeschallung durch große Werbekampagnen führt dazu, dass alles beliebig wird. Hamburg ist so wie Bochum, wie Berlin, wie London. Überall läuft derselbe Schrott hin. Ja, das Lokale, das Individuelle geht verloren. Das Individuum wird klein gemacht. Man ist nur noch Konsumentin, Konsument gegenüber einem öffentlichen Raum, der von Werbung dominiert wird. Genau. Das hattest du ja eben auch schon erwähnt, dass sie auch, was war das, die Hälfte, ein Viertel für lokale Kulturveranstaltungen oder lokale Genau, relevante? Die Hälfte der verbleibenden Werbeflächen müssten für nicht kommerzielle Hinweise, also für Kulturveranstaltungen oder Ähnliches zur Verfügung stehen. Genau. Das heißt, ich weiß gar nicht, inwiefern du jetzt hier. Ja, wie ist deine Haltung? Findest du manche Werbung gut? Findest du Werbung, also zum Beispiel sowas kulturell Lokales? Findest du so etwas interessant gut? Oder ist das sozusagen ein Kompromiss auch schon von deiner Seite aus? Oder ja, genau, was ist deine Haltung sozusagen? Wenn du den öffentlichen Raum sozusagen jetzt mit dem Fingerschnipp frei gestalten könntest, wie würde das aussehen? Würde da gar keine Werbung hängen? Würde da sowas immer noch hängen? Ja. Eigentlich so, wie es unser Gesetzentwurf vorsieht. Also, okay. Kommunikation gehört in den öffentlichen Raum. Es ist legitim, dass wer etwas macht, wer ein Anliegen hat, kommunizieren kann. Dass Kulturveranstaltungen promotet werden im öffentlichen Raum, ist ja total gut. Man ist ja interessiert daran, was passiert. was kann ich erleben, was geht gerade vor sich. Und das sollte halt ausgewogen und lokal sein und nicht dominiert von, wer hat am meisten Geld. Große Konzerne, die unbewusst auf einen einwirken. So, bauen ja darauf, dass man Sachen so halb wahrnimmt und je öfter man sie sieht, es gibt den Begriff des Mere-Exposure-Effekts, je öfter man irgendwie eine Marke sieht, desto positiver wird man gegenüber eingestellt. Das ist das Prinzip hinter Werbung. Ja, überall, ne? Und das ist halt ungerecht, dass mit Geld zu erkaufen ist. Und das macht den Bürger, die Bürgerin, das Individuum klein. Und deshalb machen wir diese Aktion. Ist eine Graswurzelbewegung von Leuten, die enthusiastisch sind und die eine schönere Stadt wollen. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich persönlich bin dem zugeneigt. Mich würde interessieren, also wenn ihr diese Arbeit macht, dann kriegt ihr das wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad mit. Wie ist denn so, wie ist die Aufnahme der Leute? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass es Leuten gleichgültig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, also ich kann mir logischerweise vorstellen, dass Leute das gut finden, weil das meine persönliche Haltung dazu ist. Gibt es Leute, die quasi sagen, nee, ich finde das gut, sozusagen? Also gibt es Leute, die sagen, nee, ich möchte beworben werden? Kommt sowas vor, oder? Ja. Ja. Und das ist ja auch okay, wir sind in der Demokratie. Selbstverständlich. Vollkommen okay, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Ja, ja. Ich kenne die Ottenser Hauptstraße, hi. Ganz gut. Nein. Ich stand da 100 Meter weiter 2022 oft und habe mit so einem kleinen Städtisch Unterschriften gesammelt. Und dann habe ich Gespräche geführt. Und ja. Leute kamen aus dem Bahnhof Altona und sagten, cool, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, etwas gegen diese Monitore zu tun. Ich komme gerade aus der S-Bahn, ich bin schon an 40 Monitoren vorbeigelaufen. Oder Eltern mit Kindern, die meinen, diese Dinger ziehen die Aufmerksamkeit meines Kindes an sich, wie Insekten von Licht angezogen werden. Also alles, viele was sind Licht ausstrahlt und blinkt. Ja, also ich tue es selber, ich habe eine LED-Leiste dabei und man merkt, wie sehr das den Blick der Leute auf sich zieht. Das ist es. Und die Digitalisierung, das ist ja kein Naturgesetz, dass bewegte Bilder im öffentlichen Raum sind. Das gibt es erst seit wenigen Jahren. In Hamburg ist das eigentlich erst vor 5 Jahren angefangen. Und es ist so ein Prozess, der zwar schnell voranschreitet, aber vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, dass sich das Stadtbild so verändert hat, dass man zusätzlich zu dem Handy, auf das man dauernd guckt, von Monitoren dauernd beschallt wird. Mhm. Und das kann ein Naturgesetz, es verursacht Stress, es verursacht Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung ist weiterhin schlecht für unseren Schlafrhythmus, für unsere Psyche. Mhm. Es hat viele negative Auswirkungen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen fies, weil mich würde interessieren, hast du irgendwelche Argumente von Leuten gehört, die das gut fanden, die du irgendwie interessant fandest oder die dich überrascht haben oder sowas? Also ich weiß, das ist eigentlich entgegen dein Vorhaben. Das heißt, ein bisschen fies von mir, das von dir zu verlangen. Ja, aber es würde mich interessieren, weil ich halt persönlich auch Werbung eher störend oder nervig finde. Deswegen würde mich interessieren, was es da für Einstellungen gibt, die dem entgegengesetzt sind. Man könnte sagen, da läuft ab und zu auch Werbung für Hinz und Kunst, für die Tafeln, für sympathische Organisationen. Die Werbefirmen wie Ströer sind ja auch schlau. Oder zumindest mal nicht doof, die verschenken auch Werbeslots an sympathische Organisationen. Zurzeit läuft das ganz massiv. Hier läuft es gerade. Außenwerbung macht es möglich. Mehr als nur Werbung. Danke für 40.000 Menschen unserer Stadt. Die Tafel in Hamburg. Und es ist nicht schlecht, dass die Tafeln Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja begrüßenswert. Ja. Aber es ist das ist letztendlich offensichtlich dann eine Marktstrategie oder halt. Ja. Ja. Um sozusagen die Sympathie für die Werbefläche an sich aufzubauen. Ja, ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht in dem Aspekt, ja. Diese Werbefirmen, das ist ja eigentlich ein Duopol in deutschen Städten, sind da Ströer und Waldeco, die teilen sich den Markt. Die haben eine enorme Meinungsmacht, auch über diese T-Online-News, die du auf den Ströer-Monitoren siehst. Haben durch die Nachrichtenauswahl und die Bildgestaltung diese Firmen total viele Möglichkeiten, die Meinung und den Wissensstand der Bevölkerung zu bespielen. Ich will jetzt nicht sagen zu manipulieren, ich will jetzt nicht alle das Schlimmste unterstellen. Ja, klar. Aber es ist total undemokratisch. Und anders als zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo es Regeln gibt, das ausgewogen berichtet werden muss, gibt es das bei diesen Monitoren gar nicht. Das ist ein Massenmedium, was unreguliert ist. Diese Firmen haben totale Meinungsmacht. Man kann sich jetzt mal vorstellen, wenn zum Beispiel Elon Musk jetzt Ströhr übernehmen würde und irgendein Demokratiefeind diese Monitore bespielen würde, könnte das schlimme Folgen haben. Das trifft mir eher auch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Teil der Initiative ist, wie du dich damit beschäftigt hast. Hätte man in so einem Fall sozusagen akut rechtliche Handhabe? Das sind letztendlich private Unternehmen. Sind das private Flächen oder gehören die? Also ist klar, dass das Programm sozusagen halt Schröer und andere Unternehmen schalten letztendlich, aber könnte sozusagen der Staat im Zweifel eingreifen oder die Stadt in dem Fall sagen, Moment mal? Also auf einem anderen Weg als ja, auf dem wir es gerade tun. Also mein Kenntnisstand ist so, dieser Monitor steht auf öffentlichem Grund. Die Firma Waldeco darf den Monitor da hinstellen, weil sie einen Vertrag mit der Stadt Hamburg hat. Sie zahlt der Stadt Hamburg dafür Geld und sie schenkt ihr Freikontingente für Werbeslots. Meinem Kenntnisstand ist aber, was sie zeigen, in keinster Weise vertraglich reguliert. Sie müssen sich nur an Gesetze halten. Also wenn hier Aufrufe zu Gewalt werden, da könnte man bestimmt einschreiten, weil das verboten ist. Ja. Aber für subtile Manipulation ist da Tür und Tor geöffnet. Da würde im Prinzip nur das Mittel zur Verfügung stehen, die Verträge aufzukündigen, in dem Rahmen, in dem das nach den Verträgen erlaubt ist. Was auch immer dafür Klauseln sind. Okay, verstehe. Das heißt, ein Argument wäre, da ist es, passiert ja auch gute Werbung sozusagen. Dann wäre natürlich die Frage, ob die Vor- und die Nachteile sich gegenseitig aufwiegen. Das heißt, wenn man von Werbung nicht so gestört ist und dann ab und zu ein sympathisches Unternehmen sieht, dann denkt man vielleicht auch, ist ja insgesamt gar nicht so schlecht, dass da Werbung passiert. Ne? Was wäre... ihr seid eine kleine Initiative. Habt ihr jetzt schon mal irgendwie Feedback bekommen von solchen Unternehmen, die solche Werbeflots geschenkt bekommen oder von Leuten, die irgendwie damit zu tun haben, was die da für eine Meinung zu haben? Ob die sozusagen den Deal, den sie hier kriegen, besser finden als die Alternative? Wir hatten in der ersten Sammelphase die Unterstützung von einer wohlbekannten Organisation, die ich jetzt nicht nenne. Und die hat vor einigen Monaten uns geschrieben, wir ziehen die Unterstützung zurück. Bitte nehmt unser Logo von eurer Homepage. Wir wären nämlich sehr unglaubwürdig, wenn wir diese Flächen selber nutzen, weil wir eben Werbeslots geschenkt bekommen. Also klar ausgedrückt, die wurden gekauft von der Werbefirma. Okay. Das war eine ehrliche E-Mail, was sollst du da sagen? Ja, sie haben sich quasi kaufen lassen, aber ich beurteile das moralisch jetzt nicht zu sehr, weil jede Organisation hat ja ihre Interessen. Wir sind auch auf Instagram und Facebook, obwohl ich persönlich das war auch ausgesprochen kritisch sehe, aber wir nutzen diese Kanäle auch, um Menschen anzuzeigen. Klar, ich meine, es gibt solche Zwickmühlen. Ne? Ich meine, die wollen auf ihr Projekt aufmerksam machen, sie kriegen Werbeslots, dann gleichzeitig eine Initiative Unterstützung, die sozusagen Werbeslots bekommen. Aber andersrum wollte er, wenn ich das nicht verstehe, ich meine, solche Unternehmen wären die vielleicht in eurem 50% Kontingent mit drin oder? Absolut. Ja, ne? Gemeinwohlorientierte Unternehmen wären privilegiert. 50% der verbleibenden Werbeflächen müssten für sie bereitgehalten werden. Wenn die nicht gebucht werden, dürfte sogar mehr als 50% von kommerzieller Werbung bespielt werden. Okay, das heißt, man müsste die würden profitieren von unserem Gesetzentwurf. Wären sie nicht auf großen Monitoren, sondern auf DIN A1 Plakaten an Litfaßsäulen, klassischen Litfaßsäulen und auch an Bushaltestellen und an privaten Flächen. Aber sie wären ja auch nicht mehr in Konkurrenz zu großen Monitoren. Absolut. Ja, also Aufmerksamkeitskonkurrenz. Die Werbefläche ist kleiner, vielleicht ist sozusagen der Wirkungsgrad der Werbung selber in dem Sinne niedriger, dass es nicht riesig und blinkend ist und sich bewegt, aber es ist eben auch weniger Konkurrenz da. Das heißt, auch gerade für Unternehmen, die vielleicht jetzt gerade eben nur über geschenkte Werbeslots an Plätze kommen oder eben sowieso nur kleine Werbung haben, weil alles andere zu teuer ist, die haben sozusagen dadurch ja dieser Kampf um Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum würde generell ja abnehmen. Durch das Vorhandensein dieser Monitore kriegen ja auch Schaufenster viel weniger Aufmerksamkeit. Also lokale Geschäfte leiden. Und wie reagieren sie darauf? Gerade jetzt in den letzten Monaten nimmt es massiv zu, dass Kioske oder Geschäfte sich ja auch große Monitore in das Schaufenster stellen. Und es wird nachts immer heller dadurch. Und es wird immer unruhiger im Stadtraum, weil die Zahl der Monitore immer mehr zunimmt. Das wäre wahrscheinlich auch rein theoretisch für die lokalen Geschäfte besser, wenn sie das sozusagen nicht tun müssten. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel so ein großer Monitor kostet im Unterhalt, aber wenn man einen ausreichenden Werbeeffekt erzielt, ohne sich so einen Riesenteil ins Fenster zu stellen, wäre vielleicht ganz gut. Aber genug drüber, wie viel besser das ist. Als okay. Ja, so weit sozusagen zu den persönlichen Hintergründen, Perspektiven. Hast du, wie ist deine Wahrnehmung im Verhältnis sozusagen Außenwerbung, offensive Außenwerbung, sag ich mal, im öffentlichen Raum, im Verhältnis zu Werbung im Internet und so weiter, vielleicht so rumgefragt. Ist der Umstand, dass unglaublich viel im Internet geworben wird, hilfreich für euer Vorhaben oder nicht? Vielleicht erstmal den Punkt. Was ist deine Einschätzung? Also ich weiß nicht, ob du das... Ich denke mir spontan, einerseits, ich meine, das ist ja auch eine Form von Konkurrenz, sozusagen. Ich meine, letztendlich solche Werbe... Tafeln konkurrieren ja mit den Handys, die Leute in der Hand haben oder wie auch immer, mit der Zeit, die sie überhaupt damit verbringen, von dem Handy hochzugucken. Das heißt, man könnte ja auch so, ich habe mich manchmal gefragt, brauchen wir überhaupt noch Außenwerbung, weil die Leute werden ja eh erreicht über Werbung. Selbst die Leute, die Werbung haben wollen, haben ja einen konstanten Zugang zu Werbung sozusagen. Die Frage ist, wie viel Werbung muss ein Mensch überhaupt jeden Tag sehen? Meines Dafürhaltens ist die Exposition jetzt schon deutlich zu hoch. Früher funktionierte die Wirtschaft auch, als es weniger Werbung und weniger Wege, Werbung an den Menschen zu bringen gab. Jetzt meine Position zur Internetwerbung. Ich habe einen ziemlich effektiven Werbeblocker, uBlock Origin, in meinem Browser implementiert. Ich sehe im Internet kaum Werbung, was ich gut finde. Wenn ich jetzt bei anderen Leuten, die das nicht haben, auf den Computermonitor gucke, denke ich, boah, ist das voller Werbung. Ist ja auch oft unmoralische Werbung, ja. Leute werden ja verarscht ohne Ende und in irgendwelche, und ja, das ist Werbung meiner Meinung nach inhärent, diese Unehrlichkeit, die meiner Meinung nach auch einen schlechten Impact auf die Gesellschaft hat. Mhm. Wenn es normal ist, permanent belogen zu werden, ja. Ich hab mich nur gefragt, wenn halt Leute sagen, ach, ab und zu Werbung sehen, finde ich eigentlich ganz angenehm. Gerade für solche Leute habe ich mich halt ja in den letzten Jahren halt einfach manchmal gefragt, warum ja tut so Außenwerbung sozusagen überhaupt noch Not? Weil letztendlich haben Firmen über Algorithmen und so weiter mittlerweile die Möglichkeit, Leute sozusagen individuell mit Werbung zu versorgen. Das heißt, wenn jemand gerne und viel Werbung guckt und bestimmt, dann kann man dem sogar passend Vorlieben zuspielen. So, selbst die Leute, mein Punkt ist, selbst die Leute, die sagen, die sozusagen deiner grundsätzlich kritischen Stimmung, Haltung gegenüber Werbung nicht zustimmen, habe ich mich teilweise, also ich habe mich zwei Dinge gefragt. Einerseits tut's noch Not sozusagen aus persönlicher Sicht? Warum hat man das Gefühl, ich brauche hier Werbung, ich habe hier Werbung, so? Und andererseits habe ich mich auch gefragt, oder ich habe mich teilweise gewundert, dass es immer noch so viel Zuwachs an Werbefläche im öffentlichen Raum gibt, weil ich gedacht hätte, dass das ausgestochen wird durch Zuspielungen oder Beschallungen sozusagen über die Handys selber. Ich bin da kein Experte im Werbemarkt, ja. Aber es ist offensichtlich, dass es funktioniert, dass es ein Riesengeschäft ist, weil die Zahl der digitalen Außenwerbung nimmt massiv zu in den letzten Jahren. Es explodiert. Scheint sie immer noch zu lohnen. Wahrscheinlich, weil man beim Gehen nicht so gut aufs Handy guckt. Das ist auch, weil sie unbewusst wirkt, ne? Subtil. Dadurch können, wer es sich leisten kann, kann einfach sein Markenimage, seine Markenbotschaft, sein Produkt gut in die Gehirne der Leute kriegen, ob sie es wollen oder nicht. Ja, verstehe ich. Es gibt diese Kampagne vom Fachverband Außenwerbung mit dem Claim, Außenwerbung trifft jeden. Ja, da werden so schöne Menschen mit so Farbbomben beworfen. Ja. Und ja, ich glaube, so sehen die Werbekonzerne uns. Wir sind einfach Targets. Wahrscheinlich werden wir auch so bezeichnet in deren Sprech, die abgeschossen werden können. So. Und ich finde, sie haben dazu nicht in dem Maße das Recht. Und deshalb finde ich es cool, dass wir was dagegen tun. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ja, doch. Das gefällt mir. Ich meine, die Stadt Hamburg, okay, dann vielleicht noch der letzte. Also, ich frage natürlich nach den Problemen, nach den potenziellen. Was ist mit... Ja, okay, also halt, wenn der Volksentscheid stattfindet und die Mehrheit dafür zustimmt, dann ist das sozusagen, dann ist es rechtskräftig, muss umgesetzt werden. Genau, dann ist ein Gesetz in der Stadt Hamburg, im Bundesland Hamburg erlassen worden, nicht vom Parlament, sondern vom anderen Souverän oder Souverän vom Volk. Das passiert selten, aber es passiert. Ja. Zum Beispiel, also es gab erfolgreiche Volksbegehren in der Vergangenheit, dass das Stromnetz in Hamburg der Stadt gehört und nicht Vattenfall, ist Produkt eines Volksentscheids. Nein. Und das war vollkommen richtig. Als die Strompreise bei Putins Krieg explodiert sind, sind da, wo die Stromnetze in privater Hand waren, die Preise explodiert. Es war goldrichtig, dass die Bevölkerung damals sich dafür entschieden hat, das wieder in zurückzukaufen. Ja, genau, ich frage deshalb, weil natürlich die Stadt Hamburg wird ja wahrscheinlich auch ein riesiges finanzielles Interesse haben, schätze ich mal. Also ich schätze mal, dass sie an den Verträgen, die sie halt mit den Betreibern dieser Plattform schließen, durchaus Geld verdienen. Wir haben Verträge mit zwei Firmen, Depot und Ströer. Ja, genau. Ja, klar. Rate mal, wie groß das prozentual am Haushalt der Stadt Hamburg ist. Prozentual am Haushalt der Stadt Hamburg. An allen Einnahmen. Das sind Steuern, das ist sonst was, alles, ja, genau, alles möglich. Okay. 5%. Nein, 0,1. Okay. Also, das ist ja. Die Stadt verdient so 32 Millionen im Jahr. Jedoch, wenn unser Gesetzentwurf Wahrheit wird, dann wird die Stadt immer noch Geld verdienen. Werbung wäre ja nicht verboten, es gäbe immer noch Werbeflächen. Allerdings weniger wahrscheinlich, wenn sie keine 32 Millionen einnehmen, aber Einnahmen hätten sie immer noch. Ja, okay, und es ist dann eine Einbuße von 0,05% oder wie hoch auch immer sozusagen. Ja. Also, oder wenn du es auf Personen runterrechnest, deine und meine Aufmerksamkeit wird für unter 10 Cent am Tag verkauft. Dafür müssen wir hinnehmen, dauernd Werbung ausgesetzt zu werden, ohne jemals gefragt worden zu sein, ob wir das okay finden. Die Stadt Hamburg weiß nicht mal, ob die Bevölkerung das okay findet, weil sie keine Daten dazu haben. Sie haben nie eine Umfrage gemacht. Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, das herauszufinden. Ja, okay. Also das finde ich wirklich überraschend, dass das, also vielleicht unterschätze ich auch nur die Größe der Steuereinnahmen sozusagen, aber das ist ja wirklich ein verschwindend kleiner Anteil. Das heißt, selbst wenn Leute irgendwie Sorge hätten, oh, dann hat die Stadt weniger Geld, in einem ganz kleinen Maße mag das der Fall sein, aber es gibt eben dann einen großen Nutzen, je nachdem, wie man den eingestellt hat. Wenn man das in Relation sieht, keinen nennenswerten Schaden. Ja, also als die Stadt, als Hamburg und Schleswig-Holstein die HSH Nordbank gerettet haben, sind da so große Summen an Steuergeldern aufgewendet worden, dass man, wir haben das ausgerechnet, 430 Jahre lang Werbung tragen müsste, bis das wieder reingespielt wäre. Also in Relation mit anderen Ausgaben ist das nicht viel. Und die Stadt wird viel dazu gewinnen. Und viele Kosten, die externalisiert werden, sind in der Rechnung nicht drin. Da läuft Werbung für Glücksspiel, für Alkohol. Die Außenwerbung ist durch Zigarettenwerbung groß geworden. Ja, es wird für Fastfood geworben, Fast Fashion. Das alles verursacht Umweltschäden, individuelle Schäden für Personen. Ich weiß nicht, wie das für einen trockenen Alkoholiker ist, hier dauernd an Alkoholwerbung vorbeizugehen oder für Spielsüchtige an Glücksspielwerbung. Ja, und zusätzlich kommen ja noch dann die Konkurrenz mit den lokalen Geschäften dazu. Das heißt, wenn die lokalen Geschäfte danach besser laufen, wird das der Stadt ja wahrscheinlich viel mehr helfen, als was auch immer sie da anscheinend an Kleckbeträgen und öffentlicher Werbung. Hamburg hätte ein Alleinstellungsmerkmal. Hamburg wäre eine schönere Stadt, die nicht aussieht wie jede andere Stadt und jedes Kaufhaus. Und Hamburg ist ja relativ stolz auf das Stadtbild. Sollte man meinen, und ich frage mich genau, wo ist der Stolz der Menschen? Also schau dir Landungsbrücken an, das ist so ein schöner, historischer und auch touristischer Ort und du guckst dich um. Es ist ein Monitorpark geworden in den letzten 4 Jahren. Krass, also das finde ich... Wollt ihr das? Ihr Menschen so bei der Stadt? Ja, das finde ich dann echt überraschend. Und ja, umso besser. Ist das... ich habe irgendwann mal sporadisch sozusagen mitbekommen. Also wie gesagt, es gab ja anscheinend erfolgreiche Volksentscheide. Wie ist die Situation bei Volksentscheiden? Man hat viel Arbeit damit, halt Aufmerksamkeit zu schaffen. Gehe ich mal stark aus. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, oder? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wenn der Volksentscheid sozusagen veranstaltet wird, dann hat die Stadt Hamburg die Verantwortung, da in einem gewissen Umfang, also da bei der Umsetzung mitzugehen. Also du kannst mich gerne gleich korrigieren. Ich sage, was ich bis jetzt mitbekommen habe, glaube ich, und vorher natürlich müsst ihr die Unterschriften sammeln, ihr müsst das alles anleiern und bereitstellen. Aber wenn ihr damit Erfolg habt, hilft die Stadt Hamburg dann mit, darauf Aufmerksamkeit zu schaffen? Oder ja, wie ist die Situation? Also wir als Volksinitiative müssen zweimal Unterschriften sammeln. Ja. Einmal 10.000, das haben wir gemacht 2022 und jetzt 5% der Wahlberechtigten. Eigentlich, theoretisch, veranstaltet die Stadt Hamburg jetzt auch schon das Volksbegehren, worin wir jetzt sind. Sie gibt sich allerdings nicht sehr viel Mühe, darauf aufmerksam zu machen, sodass wir als Initiative alles machen müssen. Der Volksentscheid findet in Wahlkabinen statt. Das ist parallel zu einer Wahl, die eh stattfindet. Ah. Und dann werden die Leute in der Urne dann mit der Urne, der Wahlurne, das nennt man doch Urne, nee, in der Wahlkabine, ja, mit Ja oder Nein stimmen und das in Urne, die Wahlurne dann hineinwerfen. Ah, okay, ja, okay. Das heißt, wenn ihr bis dahin kommt, dank eures Engagements, dann ist immerhin in dem Sinne gesichert, dass ein paar Leute das mitbekommen, weil sie eh da sind zum Wählen. Dann müssen wir nicht auf der Straße Leute anquatschen. Ja, eben, das wäre ja. Wir werden dann auch natürlich ganz viel Wahlkampf machen und. So. Klar, aber immerhin. Ja, krass. Ja, das wäre noch ein bisschen zurückgesprungen, aber wie ist die Situation jetzt gerade? Wir hatten das ein paar Mal angerissen mit dem Bauamt, dass die Stadt sich nie wirklich erkundigt hat oder wie auch immer, kein Kontrollmechanismus da war, ob die Leute das wollen oder nicht. Kannst du mir ein bisschen. In dem Maße, wie du informiert bist, Informationen dazu geben, wie das gelaufen ist sozusagen, so ein Kurzabriss, wie ist das gekommen, diese Entwicklung? Also was sind die Baugenehmigungen, was sind da die Voraussetzungen? Und ja. Oder was sind vielleicht die Lücken, die du siehst? Also wie auch, ja. Es war so eine Entwicklung, die vor etwa 20 Jahren anfing, dass Außenwerbeunternehmen Verträge abschlossen mit Städten. Und oft ist Teil dieser Verträge auch, dass die Werbekonzerne die Bushaltestellen bauen. Das ist in Hamburg auch so. Die Bushaltestellen gehören nicht der Stadt Hamburg, sondern der Firma Waldeco. Und die bauen die, unterhalten sie und dürfen dafür dann Werbung darin zeigen. Deswegen ist da immer die Werbetafel an der Seite. Das sind sogenannte Public-Private-Partnership-Verträge. Ah, ja. Das war in den 90ern irgendwie das Ding. Man dachte, privat ist alles super. Die können wir also. Ja, man bezahlt alle. Dann halt die Haltestelle nicht. Ne? Ja. Genau, meiner Meinung nach ist das ein Auslaufmodell, weil die öffentliche Hand da immer über den Tisch gezogen wird bei solchen Kopplungsverträgen. Es wäre besser, das separat auszuschreiben, Bushaltestellen bauen und Werbung im öffentlichen Raum. Meiner Meinung nach korrumpiert dieses System Politik und Verwaltung, weil die Konzerne, es gibt ja in Deutschland eigentlich hauptsächlich zwei, die das leisten können, dass die Ausschreibungen genau auf die zugeschnitten sind. Und die machen sich auch liebkind bei den bei Politik und Verwaltung, indem sie natürlich in das Leben irgendwie leicht machen. So, oh, wir geben euch Bushaltestellen, ihr dürft bei uns kostenlos dann für eure Projekte werben, ist doch alles super für euch. Ja, aber die ganzen Nachteile, dass Menschen davon gestört werden, die ich eben schon aufzählte, die werden dann in Kauf genommen. Die Stadt verkauft etwas, was ihr nicht gehört, nämlich die Aufmerksamkeit von uns Leuten. Das stört mich enorm. Mhm. Okay, also die solche Partnerschaftsprojekte, also sind dann so Werbetafeln so ähnlich? Ist das dann eben sozusagen der gleiche Trade-off? Wir stellen hier Werbetafeln hin, aber die Stadt Hamburg kriegt die Stadt Hamburg Werbeplätze geschenkt? Ja. Ja, okay, also das sind die Werbeplätze werden der Stadt Hamburg geschenkt, die dann in solche Projekte weitergibt, wie die Tafel. Die Stadt gibt die nicht an soziale Projekte weiter. Die Stadt kriegt auch noch eigene Projekte. Also die Werbekonzerne, die verteilen ganz generös, großzügig halt Werbeslots an irgendwelche Organisationen, die ihnen genehm sind. Die Stadt Hamburg nutzt diese Slots für ihre eigenen Sachen. Zum Beispiel während Corona war ja ganz viel, lass dich impfen, trag eine Maske, was ja auch sinnvoll ist, die Bevölkerung daraufhin anzusprechen. Ja. Ja, ich meine, bei so einer Haltestelle sehe ich halt, okay, du stellst da so ein Ding hin, das ist nützt primär der Stadt so und nützt dann Menschen, baust du halt Werbung ran. So, ja. Ich kann noch verstehen, wie das zustande gekommen ist und dann wahrscheinlich allmählicher Ausbau. Och, guck mal, wir müssen gar keine Plakate mehr hinhängen, es gibt doch jetzt Bildschirme und ist das nicht viel besser und dann wird das eingebaut. Das verstehe ich. Aber mir scheint, solche Werbetafeln haben ja eher die entgegengesetzte Dynamik. Die sind ja primär für Werbung. Und die Stadt Hamburg. Für Werbung. Ja, aber die Stadt Hamburg kriegt dann halt Werbeplätze. Das heißt, da scheint mir irgendwie ein umgedrehtes Verhältnis zu sein, was den Schwerpunkt des Nutzens angeht. Weißt du, wie das sowas zustande kommt? Was da die Argumentation war? Oder? Ja, Geld. Dass die Stadt, also damit verdient sie ja, dafür kriegt sie nur Geld. Ja, 0,1% ihres Budgets anscheinend. Okay, ja, okay. Und das war halt einfach die Stadt Hamburg durfte halt Verträge mit Privatunternehmen eingehen und sie durfte anscheinend solche Baugenehmigungen ausgeben. Okay, okay. Das heißt, es ist einfach was, was sozusagen an der direkten Kontrolle des öffentlichen Willens vorbeigelaufen ist, einfach nur, weil es halt möglich war und Geld dabei geflossen ist und dann entsteht so was. Das heißt, naja, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Ja, aber es gab halt nie diesen Schritt, wo irgendjemand abstimmen musste. Bevölkerung nie. Genau, niemals. Wurde auch nie gefragt. Okay, das war auch nie zentrales Thema. Ja, okay, dann verstehe ich, glaube ich, wie das zustande gekommen ist. Dann scheint ja wirklich auch, also wenn sich das ändern soll, dann scheint man darauf angewiesen zu sein, den Weg zu gehen, den ihr geht. Es gibt auch andere Wege. Ah. Zürich hat in dieser Woche Außenwerbung weitgehend verboten mit einer Mehrheit in der im Parlament. Hat dann eine Partei sich das quasi auf die Fahne geschrieben oder im Wahlkampf gemacht? Ja, die haben eine linksgrüne Mehrheit im Stadtparlament und haben gesagt, die Nachteile überwiegen. Wir wollen eine Stadt ohne Außenwerbung. Es gibt auch weitere Städte. Grenoble ist eine kleinere Stadt in Frankreich, aber die hat das schon vor 10 Jahren gemacht. Da hat ein grüner Bürgermeister sich das auf die Fahnen geschrieben und gesagt, wir entfernen diese Werbemonitore und tun Bäume hin stattdessen. Ja, man könnte den öffentlichen Raum so viel schöner nutzen. Da könnte ein Baum sein, da könnte eine Sitzbank sein, da könnte ein Wasserspender sein. Ja, und ich meine, die Werbeplätze, die Hamburg kriegt, wenn sie findet, sie braucht Werbeplätze, kann sie ja 1-2 Planen selber aufstellen. Das muss sie ja dann nicht irgendjemand anderen machen lassen, sondern dann sind halt eigene Plakate. Natürlich, warum soll der öffentliche Raum so sehr von Privatkonzernen bespielt werden? Und wieso die dann nicht mal aus Hamburg sind, die halt das in dasselbe Geschäftsmodell in allen Städten machen. Das wird so austauschbar durch. Und wie ist die Situation in Hamburg da parteipolitisch? Da interessiert sich einfach niemand dafür oder hat sich das einfach nicht durchgesetzt? Weißt du da was drüber? Wie das? Ja, also die Linkspartei unterstützt uns richtig cool. Die aber zum Beispiel Rot-Grün hatten wir doch genau, mit auch, denen also, hatten wir schon hatten wir Regierungen, oder nicht? Gespräche, ja. Wir waren auch so, als Hamburg schon mal eine rot-grüne Koalition als Regierung gehabt hätte. Aber es ist, wir haben mit denen geredet. Die meinen, die Vorteile überwiegen für sie. Sie verdienen Geld und sie stört das nicht. Sie finden, das gehört zu einer Stadt dazu. Es gibt viele Leute, die das anders sehen. Ja, okay. Ja, okay, dann ist wäre natürlich. Ich glaube, bei den Grünen, gerade bei den WählerInnen von den Grünen, gibt es viele Leute, die das so sehen wie wir und die auch unterschreiben für unser Funktionieren. Ja, genau. Insofern, die Koalitionsdisziplinen, die haben da halt ihre Abmachung, wir machen das mit, dafür macht ihr das. Ja, ich meine, es gibt ja auch bei repräsentativen Demokratien ja immer so, dass das dann halt so, das muss sich halt so langsam dann hochtrickeln, das muss halt genug Leuten wichtig sein, dann sind die Parteien, die es unterstützen können, von ihrem Image her, sind dann halt irgendwann auch dabei, aber halt nicht unbedingt von sich aus, wenn sie keinen Rückhalt sehen. Ja, ich glaube, dann haben wir ungefähr einen Abriss, oder? Das heißt, wir hatten so eine schleichende Entwicklung, an Außenwerbung. Wir wurden nie direkt gefragt. Und wenn wir das ändern wollen, dann scheint in Hamburg zumindest. Dann unterschreibt ab dem 23. April für Hamburg werbefrei. Dein Volksbegehren für eine bessere Stadt. Und jetzt, wo es so ruhig ist, hörst du was? Ja, das Teil brummt die ganze Zeit. Du stehst ja da und das brummt. Ja. Warum brummt es? Muss gekühlt werden. Das ist Energieverschwendung. Das Ding ist eine Energieschleuder. Du sagst, was waren das, 15.000? 15.000 Kilowattstunden im Jahr. Und im Sommer brummt das Ding noch viel mehr. Je höher die Außentemperaturen und die Sonneneinstrahlung, desto mehr Energie verballert würden teilen. Also, genug Gründe. Ja, dann vielen Dank für diesen Ausflug. Hamburgwerbefrei.de. So. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.